رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. رَبِّ ارْحَمْهُمَا كما ربياني صغيرا. كما ربياني صغيرا. كما ربياني صغيرا. كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. Dann machen wir weiter mit den Duas aus dem Koran, die Allah uns selber gelehrt hat, das bittet mich so und ich werde euch geben. Diese Dua wird auch die Dua für die Eltern genannt, weil sie Allah um die Barmherzigkeit für die eigenen Eltern bittet. Das Elternrecht im Islam ist ein sehr, sehr großes. Darüber müssen wir überhaupt nicht reden. Also die Motivation für die Eltern Dua zu machen, die muss eigentlich überhaupt nicht gegeben werden, weil die natürlich ist. Jeder Mensch wünscht das Beste für seine Eltern. Wenn das nicht so ist, dann ist etwas nicht in Ordnung und muss in Ordnung gebracht werden. Diese Dua ist aus Surah Al-Isra, Vers 24. Und zwar sagt Allah in diesem Vers: Und senke für sie, also für die Eltern, aus Barmherzigkeit den Flügel der Demut und sag, mein Herr, erbarme dich ihrer, wie sie mich aufgezogen haben, als ich klein war. Das ist also die Dua. Und diese Barmherzigkeit, die man von Allah erbetet, die kann man, ob die Eltern noch leben oder sogar schon verstorben sind, in beiden Zuständen soll man diese Barmherzigkeit Allahs für die Eltern erbeten. Und in beiden Zuständen nützt diese Dua auch noch. Das Recht der Eltern ist ja ein sehr großes und wir können das eigentlich nicht so erfüllen, aber dadurch, dass wir für sie Bittgebete machen und besonders dieses Bittgebet machen, das Allah hier selber gelehrt hat, bittet so für eure Eltern, dadurch können wir ihre Stufen erhöhen, auch sogar, wenn sie schon verstorben sind. Und wir alle wissen, wie schwierig es ist, kleine Kinder aufzuziehen, wie viel Zeit sie brauchen, wie viel Energie sie von uns verlangen, indem wir Aufmerksamkeit, körperliche Verpflegung, mit ihnen reden, sie sauber halten, sich um sie kümmern, einfach immer wieder um sie kümmern. Das ist genau in diesem Wort drin, Rabbayani, sie haben mich ja auch aufgezogen, waren immer für mich da, haben sich mir zugewandt, haben mir Aufmerksamkeit geschenkt, für mich gesorgt, sich Sorgen um mich gemacht, von denen ich als Kind vielleicht noch nicht mal was bemerkt habe. O mein Herr, erbarme dich nun ihrer beiden, wie sie mich aufgezogen haben, als ich klein war.